Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 500. 500 und fast 10 Jahre. Tja, so lange, Leute, gibt es den Uncast schon. Unglaublich, oder? Fast 10 Jahre. Im Juli werden es 10 Jahre. Ja, und das sind eben 500 Folgen bisher. Ich meine, ich mache mir ja eigentlich nicht aus diesem... aus diesem Zehner-System, ja, also genauso gut könnte man binär nehmen. Irgendwie könnte man mit einem Zahlensystem jede Folge irgendwie ein Jubiläum oder irgendwas machen, aber egal. Ja, trotzdem ist es für mich doch schon so ein kleiner Meilenstein, ja, doch ein großer Meilenstein. Ein kleiner Meilenstein gibt es ja gar nicht. Ein Meilenstein ist ein Meilenstein, ja. 500 Folgen ist doch mal ein Wort, oder? Kann man doch nichts sagen. Und ich habe heute mal so in Nostalgie geschwelgt und mal hier geguckt, ja, auf uncast.thenetcast.com. Da könnt ihr übrigens noch die allererste Folge abrufen. Ist das zu glauben hier? Dann gucke ich mal hier noch mit dem Mo zusammen, ja. Am 18.07., genau, am 18.07.2010 gab es die erste Folge mit dem Titel Appmania. Fassbar, Leute. Da hat sich doch schon einiges getan, ja. Damals noch mit meinem G1 auch im Bild zu der Folge zu sehen, ja, mit dem G1. Ja, hat alles angefangen, unglaublich. Und ja, dann hat sich da ja einiges entwickelt in dieser Zeit, ja. Auch vom Netcast an sich hat sich einiges getan. Und ja, da könnt ihr hier auch mal richtig durchgehen durch die Zeiten, ja, jedes Jahr ist hier noch vorhanden und im ersten Jahr natürlich nur 25 Einträge, das heißt 24 Folgen waren es dann insgesamt und eine Einführungsankündigung sozusagen, auch die ist noch erhalten, ja. Unglaublich. Ja, und dann auch mal noch eine Zeit lang, in dem auch Live-Videos gestreamt wurden. Das sind, ich weiß gar nicht, sind die noch erhalten? Bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob die noch alle erhalten sind. Da hat sich halt bewährt, die Audiodateien sind alle erhalten, weil die eben bei archive.org liegen. Und das ist ja da nicht schlecht. Jetzt muss ich gerade mal gucken hier. Ja, ich glaube, bei den Videobeiträgen wird es schwieriger. Ja. Da war auch anfangs ja immer ein Live-Video-Stream übrigens dabei, ja, der aber wirklich nur via Livestream geschickt wurde. Ich glaube, das war damals Ustream, hat sich das genannt, glaube ich. Und darüber wurde das dann verbreitet, aber nicht aufgezeichnet. Von daher ging natürlich auch einiges verloren, ganz klar. Aber das war auch mit einkalkuliert. Ne? Letztendlich wurde dann eben diese Live-Sendung eingestellt. Und weil eben hier zu dem Zeitpunkt direkt eben nicht die Leute in großer Anzahl da waren. Ganz klar. Und es gab andere Sendezeiten. Also der Uncast war nicht immer sonntags, ja. Entschuldigung, war nicht immer montags, sondern der war auch mal sonntags. Ja? Auch das kann man hier ganz gut sehen. Und ja, also was es da alles für Themen gab und was für Bilder hier. Die Uncast-Folge Nummer 3 mit dem Apfel mit Einschusslöchern, ja. Ganz so schlimm ist es heute nicht mehr, ne? Wahnsinn. Ja, also es ist doch schon, es ist doch schon lustig, wenn man die Bilder hier sieht von den einzelnen Folgen. Ja, und dann gab es ja auch noch der Ausflug auf YouTube, ja, wo auch eben dann Episoden mehr oder minder, das waren es ja Audio-Episoden, ja, nur eben auch bei YouTube hochgeladen und das hat sich dann doch relativ bald gezeigt, dass das nicht so das Prickelnde war, weil es gab immer mehr Probleme bei YouTube und letztendlich waren die Probleme dann so groß, Da wurden Folgen indiziert. Ich sehe aber auch, dass es eine ganze Zeit lang gegangen ist. Ja, also schon 2017 gab es da Folgen auf YouTube. Und 2018 dann. Weil eben, ja, ich habe eigentlich das für eine gute Idee gehalten. Letztendlich aber haben es nur die allerwenigsten genutzt. Ja, war ja auch im Prinzip kein Video. Ich hab ja viel auch gedacht hier über, wie man das vielleicht noch verbessern kann. Ja, zum Beispiel so Sonderberichte oder Teile eben in dem Video einflechten. 1, 2, 3 Folgen da gab es dann tatsächlich, wo eben im Video kurz auch tatsächlich Zusatzmaterial zu sehen war. Aber letztendlich, da war es ganz klar, die Zeit hat da natürlich auch gefehlt, ja. Und es ist nie gelungen, Leute zu mobilisieren, die da auch dann über längere Zeit da mitmachen, ja. Ich darf nicht vergessen, genau, der Markus hat öfters mal Beiträge, Markus von smartphonefan.de, der hat öfters mal Beiträge gesendet und auch viele Community-Audio-Beiträge gab es über diese fast 10 Jahre hinweg, ja, 9,5 Jahre sind es. Und da muss man sagen, das war halt immer das Problem, dass das schon eine gewisse Zeit eben in Anspruch nimmt, ja, und dass dann eben auch Probleme bei den Leuten gibt, hier generell, sag ich mal, dabei zu bleiben. Leider auch beim Mo so gewesen, ja. Und somit ist dann irgendwann der Uncast tatsächlich zu einer One-Man-Show geworden, obwohl das so nie geplant war. Das war eigentlich immer als so mindestens mit 2 Leuten, ja, dass also so eine Art Diskussion auch entsteht, wobei die nicht immer in die Bahnen gelenkt wurde, in das, was man eigentlich vorhatte, ja. Oh mein Gott, was da für Streitgespräche gab es. Da hatte ich mal schon, war es schon fast Hauser und Kienzle-Niveau, ja, unglaublich. Und ja, auf jeden Fall, das sollte es auch nicht gewesen sein, ne? Und ja, so hat sich das dann eben alles entwickelt. Aber wisst ihr was? Ich lasse das jetzt mal, weil hier in Erinnerung zu schwellen, dann könnte man noch ein paar Stunden drüber erzählen, wie es denn mal war, ne? So, aber das ist ja eigentlich auch nicht der große Kern der Sache. Ich habe diese Woche nämlich noch was anderes. Ich habe euch ja schon versprochen, ich werde hier noch einen Test machen zu einem Mobile Hotspot, LTE Mobile Hotspot. Und zwar habe ich mir da den Huawei E5576 Mobile Hotspot geholt und habe den ausführlich getestet. Nochmal kurz zur Erinnerung, für was im Auto möchte ich einen Wi-Fi-Hotspot haben, vorwiegend um den Echo, um den Amazon Echo Input zu betreiben, der nun eben im Auto integriert ist. Dazu muss ich auch noch was sagen, und zwar jetzt, wo es in den letzten Tagen etwas kälter geworden ist, gab es einige Probleme beim Start von diesem Echo-Input. Offenbar hat der Probleme mit Kälte und startet dann nicht. Ja, in der Tat. Außerdem gibt es noch Probleme, wenn der Hotspot beispielsweise nicht schnell genug die Verbindung aufbaut, dann fällt der Echo-Input wohl in so eine Art Schleife, aus der er auch nicht mehr herauskommt. Wenn man dann nämlich anspricht, ja, dann sagt er immer nach einer Zeit, es ist ein Problem aufgetreten, ich habe Probleme, dich zu verstehen. Ja. Das heißt also, da wird keine regelgerechte Verbindung aufgebaut. Und deswegen ist das momentan noch etwas schwierig. Ja, da bin ich noch am Rumbasteln, habe eben jetzt die letzte Woche keine große Zeit mehr gehabt, da mich drum zu kümmern, aber das wird auf jeden Fall, da werde ich auf jeden Fall noch nachgucken, was genau da das Problem ist und ob man das vielleicht durch Installation von einem anderen Echo vielleicht verbessern kann oder umgehen kann, der vielleicht etwas unempfindlicher ist gegenüber Kälte. Also der Input hat da wohl ein Problem. Ja, und auch eben mit den Startzeiten, wie gesagt. Aber der Hotspot von Huawei, der erfüllt seine Aufgabe recht gut. Am Anfang gab es eine kleine Schrecksekunde. Da habe ich nämlich das so gemacht, zum Simulieren, ja, wie ich gedacht habe, eben, dass das Gerät funktioniert. Nämlich, man verbindet es mit USB. Der schaltet sich ein. Ja, verbindet sich selbst mit dem Funknetzwerk und stellt das dann zur Verfügung eben als Wi-Fi, wo sich dann eben die Geräte anmelden können. Ja, und das ging nicht. Ja, also man musste tatsächlich den Hotspot manuell einschalten. Und wenn man den dann ausgeschalten hat, dann und wieder neu an den USB-Stecker angeschlossen hat, ja, dann hat er zwar quasi kurz aufgeblinkt, ist dann aber nicht hochgefahren, hat also kein Netzwerk bereitgestellt. Tja, weil es ist nämlich so, da gibt es mehrere Modi. Also da könnt ihr euch das merken. Ich hatte eine kurze Zeit dazu gebraucht, das rauszufinden. Ja. Dieser Hotspot geht in einen Standby-Modus. Ihr könnt einstellen, nach wie vielen Minuten ohne Verbindung mit einem Gerät dieser Hotspot in den Bereitschaftsmodus geht. Das ist ja klar, der Echo ist ja am Bordnetz angeschlossen. Schalte ich das Auto aus, ja, geht der Echo aus. Ab dann läuft die Zeit. Ich habe eingestellt 10 Minuten. So, und wenn also in dieser Zeit das Auto oder der Echo eben nicht wieder eingeschaltet wird, ja, dann geht in der Tat dieser Hotspot in einen Bereitschaftsmodus. Und dann ist es so, wenn dann Strom an den Hotspot kommt, der ja auch über USB am Bordnetz angeschlossen ist, ja, dann schaltet der sich gleich wieder richtig ein. Ja. Wie viele Tage der im Standby-Modus aushalten kann, weiß ich nicht. Es wird jedenfalls kein Funknetz zur Verfügung gestellt zu der Zeit und er funkt auch so nicht. Es ist also ein Schlafmodus sozusagen. Von daher denke ich, dass er nicht sehr viel Strom braucht. 3 Tage hat er mal ohne Probleme ausgehalten, mit danach kurzer Ladung und am 4. Tag ging es auch wieder. Ja, Kurzladung heißt so ungefähr insgesamt vielleicht so 40 Minuten am Strom gewesen. Ja. Hat es alles so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Das heißt, man muss den jetzt auch nicht anschalten, sondern der geht automatisch an. Und damit ist das genau richtig so, wie ich das eigentlich haben wollte. Ja, diese Probleme, die ich jetzt eben noch habe, hängen wohl eher am Amazon Echo als am Hotspot. Diese Probleme tauchen nicht immer auf. Ja? Und sie mir eben, als ich das erste Mal installiert habe, da war es eben so draußen so 10 bis 15 Grad, da ist mir das nicht aufgefallen. Und jetzt, wo es so an die 0 Grad ging, also an dem einen Morgen, war es zum Beispiel minus 1 Grad, da hat er sich strikt geweigert, hochzufahren. Ja. Ging einfach nicht. Und als er sich dann wieder aufgewärmt hatte, ja, habe ich dann mit in die Wohnung genommen zum Testen, ob er jetzt ganz kaputt ist. Ne? Und nachdem er sich kurz aufgewärmt hatte, ging es dann auch. Ja. Das nächste Mal hat er sich trotz Temperatur von etwa 5 Grad, was ja auch nicht besonders viel ist, eben zwar eingeschaltet, hat dann aber eben offenbar länger gebraucht, oder der Hotspot hat länger gebraucht, das weiß ich nicht, bis eben die Verbindung hier gestanden hat. Und dann war eben das Problem, dass die Verbindung vom Echo zum Server von Amazon nicht richtig etabliert war und damit er eben diese Fehlermeldung gebracht hat, die man übrigens leider nur dann wieder wegbekommt, wenn man das Gerät ausschaltet und wieder einschaltet, sprich USB-Stecker ziehen, kurz warten, USB-Stecker rein und dann funktioniert es. Ihr seht natürlich, das geht nicht. Ja, das ist ganz klar, das geht so nicht. Da muss man wirklich, das muss eine absolut, wie sagt man da, eine absolut autonome Funktion sein, ohne dass man irgendwas tut, ohne dass man sich um irgendetwas kümmern muss. Das Einzige, was man da noch akzeptieren kann, ist, dass man vielleicht eine Minute wartet, ja, oder 30 Sekunden, bis eben alles sich verbindet und erst dann eben damit rechnen, dass man seine Musik hören kann. Damit kann man aber umgehen. Meistens dauert das schon so lange, bis man das Auto, wenn man zum Beispiel eine Garage hat, aus der Garage rausgefahren hat, ja, Garagentor zugemacht hat und so weiter und so weiter. Und dann kann man meistens schon eben die Musik starten. Kein Problem. Aber mehr darf da nicht notwendig sein zu tun. Das ist schon wichtig. Ja. Von daher, okay, ne? Ich muss da noch ein bisschen herumtüfteln dran, damit es eben hier richtig klappt. Notfalls muss ich eben einen anderen Echo probieren. Auch da, tja, will ich noch etwas warten. Ich habe noch so ein kleines Dilemma. Ich brauche den Echo Input, brauche ich, in dem Zimmer brauche ich wieder einen. Ja, nur weiß ich jetzt nicht, welchen ich holen soll. Ja, zurzeit sind die gerade im Angebot und ich kann mich nicht entscheiden. Toll, ne? denn der soll eben auch standalone sein. Das heißt, der soll nicht an eine Anlage angeschlossen sein. Ja, hole ich mir eine mit Display für das Büro oder nicht? Das sind alles solche Fragen, die man eben jetzt noch nicht beantworten kann. Tja, wie auch immer, ich werde jetzt noch warten und mir das wird nochmal alles angucken, auch bei anderen Temperaturen nochmal angucken, ob das wirklich auch ein Thermoproblem ist und werde es dann hier natürlich auch nochmal sagen. Der Hotspot an sich bietet dann eben als Leistung ein 2,4 GHz Wi-Fi-Netzwerk. Ja, dieses Modell hat kein 5 GHz Wi-Fi, sondern eben 2,4 GHz, zwar in der gewohnten Geschwindigkeit, aber eben nicht mit 5 GHz Band. LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Megabit pro Sekunde sind also dort möglich und damit eben auch die hohe Stufe LTE, die er dort abziehen kann. 3G-Empfang, Fallback natürlich geht auch. Ja. Das heißt, wenn eben LTE nicht vorhanden ist, schaltet er auf 3G-Netzwerke entsprechend geringer natürlich dort die Geschwindigkeit. Das klappt eigentlich ganz gut. Der Empfang ist ordentlich für das, dass der in der Mittelkonsole liegt. Ja, keine sichtbare Verbindung nach außen hat und relativ tief im Auto angebaut ist, hat der recht guter Empfang, da kann man wirklich nichts sagen. Besserer Empfang als das Nexus 4 Gerät, das ich vorher zum Test im Auto in wesentlich besserer Position für den Empfang mitgeführt habe. Das hat deutlich schlechterer Empfang geboten. Von daher glaube ich, kann man wirklich nichts sagen dagegen. Gegen diese Empfangsqualität bei dem Huawei-Teil. Da drin ist eine SIM-Karte, kommt da rein, eine Mini-SIM-Karte, richtig, genau, also diese für heutige Verhältnisse recht große SIM-Karte. Ja. Also für Nano-SIM oder Micro-SIM braucht ihr natürlich einen Adapter. Aber die herkömmlichen Karten haben diesen Adapter ja mit dabei. So, und ich habe aus Kostengründen eine O2-Karte gewählt, weil da einfach die besten Angebote gab. Da wollte ich einfach so viel wie möglich Freiraum haben für so wenig wie möglich Geld, weil das ist so ein Knackpunkt, sage ich mal. Ja. Diese Karte, wie häufig die genutzt wird, steht noch in den Sternen. Ja. weil ich habe keine große Fahrleistung im Auto. Also sagen wir mal, im Monat sind es vielleicht an 10 Tagen oder 11 Tagen, an dem das Auto benutzt wird. Und von daher kann eben auch nicht so viel Datenvolumen darüber laufen. Aber wenn dann mal viel Datenvolumen gebraucht wird, dann muss es eben auch möglich sein. Ich werde das alles noch beobachten und dann möglicherweise auch mal das so machen, dass mein normales Smartphone sich mit dem Netzwerk von diesem Mobile Hotspot verbindet, damit das dann quasi mein Handy auf das Netzwerk oder über das Netzwerk von dieser Karte zugreift, um dann eben wiederum hier das Datenvolumen damit zu nutzen, um das Datenvolumen auf der Karte eben zu schonen, auf der Handykarte zu schonen. Passend tut er jedenfalls sowohl O2 als auch natürlich Telekom und Vodafone-Karten, alles könnt ihr da reinpacken. Ist allerdings nur eine Single-SIM-Lösung. Ja, dafür ist das Gerät auch gar nicht so teuer. Gibt es ab circa 50 Euro. Ich habe zu dem Zeitpunkt leider gerade 53 Euro bezahlt. Ja, der E5576. Und den gibt es in weiß und schwarz. Ist ziemlich simpel aufgebaut. Hat nur wenige LEDs zum Anzeigen vom Akkustand und Empfangsleistung. Ansonsten kein Display oder ähnliches, was natürlich auch gut für den Stromverbrauch ist. Ein 1500 mAh Akku ist da drin. Der wird etliche Stunden reichen, um euch auch ohne eingeschaltetes Auto übrigens mit Wi-Fi zu versorgen. Also das Gerät ist schon auch ohne USB-Anschluss zu nutzen. Und dann könnt ihr auch einpacken beispielsweise und mitnehmen. Auch das ist vielleicht eine Lösung, wenn ich hier merke, okay, also ich habe Schwierigkeiten, die 3 GB aufzubrauchen in der Regel, dann kann ich den auch beim Cachen zum Beispiel, beim Geocachen, einfach mit einem Rucksack packen, ja, und mich darüber verbinden, denn das Smartphone braucht man ja unentwegt beim Geocachen heutzutage, ja, und dann wird eben die Datenverbindung von diesem von dieser Karte eben genutzt. Ja. Nur eins muss ich dann auch machen, ich muss dann umstellen, dass nur dann die Fotos und Videos abgeloadet werden auf die zum Beispiel in die Huawei Cloud oder Amazon Fotos, wenn sowohl Wi-Fi vorhanden ist, als auch eben geladen wird. Und selbst das ist dann noch schwierig, denn wenn ich das Smartphone im Auto an das Ladegerät anschließe, sind beide Sachen dann erfüllt, beide Voraussetzungen erfüllt, und dann würde er anfangen, die Riesenvideos, die ich vielleicht beim Geocachen aufgenommen habe, zu übertragen über die Datenkarte. Das soll natürlich auch nicht sein. Ihr seht, das sind noch so ein paar kleine Stolperfallen, ja, die da eben vorhanden sind. Aber ansonsten wunderbar. Huawei E5576 Mobile Hotspot hat auf jeden Fall den Test gleich bestanden. Der bleibt dann auch hier bei mir im Bestand. Bleibt auch im Auto, unabhängig davon, ob jetzt das mit dem Amazon Echo funktioniert oder nicht. Da wird es auf jeden Fall noch eine Lösung geben und ich werde gucken, welche da die interessanteste ist. So, jetzt komme ich gleich zu dem nächsten Thema. Moment, da muss ich jetzt hier mal ein bisschen Ordnung machen. So, ich gehe da jetzt mal wahllos durch, ne, so viel zur Ordnung. Und fangen wir an mit dem Nubia Red Magic 5G. Das nämlich angekündigt wurde. Beziehungsweise, naja, in den Startlöchern steht, sagen wir mal so. Mit einer 144 Hertz Refresh Rate für den Bildschirm, 80 Watt Schnellladung und ein Dual Mode 5G System. Aber das alles ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz so extrem interessant, bis auf die Tatsache, dass dieses Nubia Red Magic auch 16 GB RAM haben wird, LPDDR5 RAM Ja, und eine luftgekühlte Schnellladelösung integriert hat. Wow. Ja, klar, bei 80 Watt Ladung, da wird's heiß am Gerät und am Akku, und damit die eben nicht so belastet werden, wird hier eine Luftkühlung vorhanden sein. Unfassbar. Kommt bald in den PC-Bereich rein hier, ja. Flüssigkeitskühlung gibt es ja auch schon von einigen Geräten. Zum Beispiel das Honor View 20 beispielsweise hat schon eine Flüssigkeitskühlung. Ja, das ist Wahnsinn. Als Kamera wird ein 64-Megapixel Sony IMX686-Sensor benutzt, ja, zusammen mit einigen anderen Kameras. Und von daher, man darf schon gespannt sein. Auch die schiere Größe des Speichers ist schon sehr, sehr vielversprechend. 16 GB Hauptspeicher, das ist ein Wort. Ja. Noch ist nicht ganz klar, warum ausgerechnet das Nubia Red Magic so viel Speicher haben soll. Es ist noch nicht bekannt, in welchem Marktsegment dieses Gerät angeführt werden soll. Gaming Phone vielleicht, dann könnt ihr es absolut verstehen. Ja. Und mal gucken, wie das ist. Auf jeden Fall wird es ein Traumgerät sein für Gamer mit so viel Speicher. Und ich sag einfach mal, der Prozessor wird da sicherlich nicht hinterherhinken. Da kann man doch einiges erwarten von dem Nubia Red Magic 5G. So, der Creative SXFIM oder Sound, ich weiß nicht, Sound Effect. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Also SXFI, ja, toller Name, ja, für die Tonne. Ja. Was ist das? Das ist ein, ich glaube, ich habe davon schon mal gesprochen. Das ist ein kleiner Verstärker, der wird an USB-C angeschlossen und gibt dann Audio aus für zum Beispiel 3,5 mm Klinkenstecker-Kopfhörer. So, im Prinzip ist das sowas wie ein Dongle. Nur, dass das Teil vernünftige Soundqualität bietet. So, und jetzt sind wir auch mal an dem Punkt angelangt, was ich schon öfters gesagt habe. Das kann auch ein Vorteil sein, ja, wenn diese Audio Converter, also die Digital Audio Converter oder Digital Analog Converter, könnte man auch sagen, ja, die Ausgänge separat sind von dem, was im Gerät verbaut ist. Das heißt, mit diesem Dongle am USB-C-Anschluss kommt digital Sound raus und der Dongle wandelt die um. So, jetzt könnt ihr einen normalen Dongle nehmen, Audio-Dongle. Ja, okay, dann ist die Soundqualität eben okay, normal. Ne? Oder ihr könnt so ein High-End-Teil nehmen mit speziellen Profilen, ja, Soundprofilen beispielsweise. Und dann habt ihr einen High-End-Audio-Ausgang. Und was für einer. Und genau so ein Teil ist dieser Sound-Ausgang quasi von Creative. Der hat es nämlich in sich. Der bietet High-End-Audio-Qualität, speziell auch nochmal mit Rendering-Profilen für das Audio, das zum Beispiel eben dann auch relativ schlecht aufgenommene Musik. Es kommt ja schon hin und wieder mal vor, ne, auf dem Smartphone, ne, dass man da eben durch zum Beispiel Streaming-Begrenzungen unterwegs eben nicht ganz so tolle Soundqualität hat. Da kann man dann wählen, ob die Datenkarte innerhalb von einer Minute leer sein soll. Naja, ein bisschen übertrieben, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Oder ob man eben eine Qualität hat, dass man sich den Kopf gegen die Wand kloppen kann. So, und hiermit wird es so ein bisschen gelöst, da dieses Problem, da genügt dann schon eine normale Audioqualität für sehr guten Sound, ja, heraus zu werfen. Und das nennt sich dann Super X-Fi Audio Holography Feature. Wow, ne? Wir sind zwar nicht viele Leute davon begeistert, weil eben, sagen wir mal, das ist so wie mit den Beats-Kopfhörern, ja. Mit dem Original-Audio hat das dann nichts mehr zu tun, aber es hört sich geil an, ja. Zumindest für bestimmte Musikrichtungen. Trotzdem hat man hier auch noch die Möglichkeit, wenn man, selbst wenn man dieses Super X-Fi Audio Holography Feature nicht nutzt, dass die Soundqualität eben richtig gut ist und das dann auch richtig Spaß macht. Und hier hat man jetzt endlich mal einen Vorteil, ja, vom USB-C Audio. Ja. Und tja, das sind immer solche Geschichten. Zumindest lässt das eben auch ganz klar, oder macht einem das klar, dass hier man Auswahl jetzt hat, welchen digitalen Analogkonverter man hier einsetzt, welche Soundqualitätsstufe man möchte. Ja? Ob man jetzt eben den Super X-Fi Soundmodus nutzt oder nicht, ja, oder ob man eben einen normalen Dongle benutzt. Man hat hier mehr Auswahl, was auch gut ist. Bleibt nur zu hoffen, dass eben nicht irgendwann doch noch die Digital-Audio-Kanäle mit einem Kopierschutz versehen wurden und ja, dann sind wir am Ende mit den Smartphones und dem Audioausgang. Genau. Dann geht's so wie mit dem Werbeblockieren beispielsweise, ja, von den Plus-Kanälen, ja, HD Plus und so weiter, ne? Und dann kann auch der Sender entscheiden, ne, wann aufgenommen wird und wann nicht. Und ach, das ist doch wieder nix, ne? Also ich hoffe, dass das natürlich nicht eintrifft, aber gucken wir mal. So, das Galaxy Z Flip, ja, das ist komische Flip-Phone. Wie soll ich das sagen? Ich wollte eigentlich schon fast gar nicht drüber sprechen, ja, weil das sieht. Das sieht aus, als ob man ein normales Galaxy Phone in der Mitte durchgebrochen hätte, ja, mit einem flexiblen Bildschirm. Ja, nicht unbedingt so in der Wunschliste bei mir, ja. Zumal ich immer noch, und das scheine ich wohl auch zu Recht, skeptisch bin, hier wegen der Haltbarkeit diesen faltbaren Displays, ja. Das sieht sehr schlecht aus momentan bei Motorola, bei diesem Razer, ja. Und ja, deswegen bin ich da von dem Galaxy Z Flip noch nicht so begeistert. Das Snapdragon 855 Plus mit 8 GB RAM ist auch, sagen wir mal, Standard, ja. Wenn man bedenkt, dass zum Beispiel das Galaxy S20 eben auch 12 GB RAM Minimum haben wird, ja, ist das dann eher Midrange, das Gerät. Allerdings dürfte es relativ klar sein, dass das Teil nicht Midrange ist vom Preis. Ja, die Flipphones sind eben noch relativ teuer. Gucken wir mal, was das dann kostet. Aber technisch beeindruckt das nicht. Optisch schon mal gar nicht. Ja, furchtbar. Aber gut, man kann was ausklappen, ne? Ist das schon so der Fall, dass man damit angeben kann, so, wenn man so ein Handy rausnimmt und klappt es so auf und hat dann so einen großen Bildschirm mit Falte drin in der Mitte, so durchs auf und zuklappen, ist das schon beeindruckend, oder? Kommt bestimmt noch, ne? Weil es sind ja teuer, die Dinger, ne? Und dann wird es ja oft genommen zum Beeindrucken von Leuten, ne? Naja. So, BlackBerry, für BlackBerry Mobile ist eine schwarze Woche gewesen. Also TCL stellt BlackBerry ein. Ja, damit war es das zum zweiten Mal für BlackBerry. Die hatten ja schon mal alles eingestellt, hinsichtlich auch Android, ja, und zwar 2016, dann hat eben TCL die Rechte an der Marke BlackBerry gekauft und hat weiterhin BlackBerry Phones verkauft, auch mit Tastatur, also mit Hardware-Tastatur. Damit ist jetzt erstmal vorbei, wenn sich nicht wieder ein anderer Käufer findet für diese Geschichte, denn TCL gibt das Ende bekannt für diese BlackBerry-Geräte. Der Kundendienst wird noch aufrechterhalten für BlackBerry-Geräte bis zum 31. August 2022. Also das heißt, man hat noch lange genug Zeit, bis eben hier keine Gewährleistung mehr oder kein Service mehr gemacht wird. Und damit sind aber diese Geräte natürlich faktisch tot und werden auch keine Updates mehr bekommen. Zumindest in absehbarer Zukunft nicht mehr. Ne? Und gut, weiß auch nicht, was da jetzt weiter verfahren wird. So wie ich die Meldung hier lese, war es das. Keine BlackBerry-Geräte mehr, Ende Gelände, wenn es sich jetzt eben nicht ein Käufer findet. Aber hier wurde auch nichts irgendwie kommuniziert, dass TCL irgendwie einen Käufer sucht dafür. Ja, offenbar haben dich bei weitem nicht so gut verkauft, wie eben da TCL hier gehofft hat. Und dann ja, war es das wohl. Ob vielleicht irgendwann wieder andere Geräte unter diesem BlackBerry Label herauskommt, vielleicht ganz ohne Android oder so, das steht natürlich in Sternen, aber wer kann das schon sagen, aber tja, das war's dann erstmal. Okay, 2020 haben wir, ja, genau, ne? Was sag ich da, ne? Androids Flagship Phones, wie werden die aber in 2 Jahren aussehen? 2022, ja. Und da gibt es eine interessante Studie dazu. Was heißt Studie denn? Nein, eigentlich ist es keine Studie. So eine Überlegung von irgendwelchen Leuten. Ice Universe ja, hat das gemacht, diese Überlegung. Und ich hoffe, dass er da gar nicht so falsch liegt. Denn generell ist dieses nahezu bessellose System mit einer ganz kleinen integrierten Punch-Hole-Kamera, Front-Facing, möglicherweise dann auch noch hinter, also so nicht sichtbar, ja, hinter dem Display. Das wäre durchaus mein Vorschlag. Und hinten dann ein riesiges Array an Kameras mit 4 LED-Lampen zum Beleuchten. Und insgesamt 9 Kameralinsen, ja, wenn ich das richtig sehe. Ja, 9 Kameralinsen, die dann entsprechend untereinander sich verbinden, um perfekte Fotos eben zu machen. Das ist eine gute Zukunftsvision. Ich hoffe, dass die so oder so ähnlich in tatsächlich umgesetzt wird. Nur vielleicht das Kamera-Array weiter in die Mitte setzen, sodass man es auch mit beiden Händen halten kann im Landscape-Modus. Ja. Das wäre vielleicht nicht ganz so schlecht. Sollte das in dieser Form kommen, wäre es schon mal gut. Aber noch viel lieber wäre mir was anderes. Und zwar gibt es da oder ist da eine Studie aufgetaucht? Da kann ich nur hoffen, bitte, bitte, bitte, Huawei, macht das Mate 40 so wie in dem Konzept, das veröffentlicht wurde. Wirklich futuristisch. Ich habe sofort wieder an The Expanse gedacht, denn das Teil soll durchsichtig sein. Ihr habt richtig gehört, durchsichtig. Fragt mich nicht, ob das überhaupt technisch möglich ist, ja, das so zu machen, wie es in diesem Konzept dargestellt wird. Da habe ich noch meine Zweifel, ganz ehrlich. Aber wenn es irgendwie technisch möglich wird, dann bitte Huawei, macht das. Weil eins ist klar, für dieses Telefon gibt es bei mir keine Begrenzung im Preis. Ja, ich bin ja normalerweise so, der sagt, also 1.000 Euro ist die magische Grenze, niemals mehr als 1.000 Euro für ein Smartphone. Aber für sowas, für diese wahnsinnig geniale Innovation, das vollständig neue Gefühl eines Smartphones, ja, für die real gewordene Zukunftsvision aus Expense, würde ich zahlen, was immer die auch wollen. Das ist ganz klar. Also bezahlen, was immer die auch wollen. Ja, hoffentlich hören die das jetzt nicht. Und wenn das dann noch in einem tatsächlich einem so ein Gerät wäre wie dem Huawei Mate 40, ja, von dem man ja auch ansonsten sehr viel erwarten kann, dann wäre das der absolute Burner. Das wäre der absolute Hammer. Und also ich bin, wo ich das gesehen habe hier, als ich das gesehen habe, ich war total begeistert, ja. Ich kriege jetzt schon wieder kalte Fingerspitzen, wenn ich das sehe, ne? Ja, kriege ich kalte Hände. So genial ist das, ne? Und also ich, wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die das überhaupt machen wollen, denn dann wäre ja die gesamte Technik in einer kleinen Zelle, ja, unten am Bildschirm, das ist nicht machbar. Ganz klar, da brauchen wir nicht drüber zu reden, das ist nicht machbar in den nächsten Jahren. Vielleicht haben die eine andere Lösung sich ausgedacht, mit zum Beispiel Kameras auf der Rückseite, ja, wobei das so nicht aussieht, ja, das sieht so nicht aus, die dann quasi das Bild von hinten nehmen, um das dann transparent erscheinen zu lassen. Der Effekt ist dann natürlich perfekt, weil auch an der Seite ein Display ist. Das ist also rundum Display sozusagen. Ja. Und dann wäre das ja theoretisch zumindest machbar. Auf der anderen Seite sieht man, wenn man das Gerät herumdreht, die Schrift spiegelverkehrt quasi, ja, also durch das Gerät durch, ja. Wie gesagt, das ist ein Konzept und was davon dann tatsächlich technisch überhaupt möglich ist, das wird sich dann erst noch zeigen. Genial wär's. Ah, ich bezweifle, dass es aber in dieser Form so schnell kommen wird, weil mir einfach eben hier die technischen Grundlagen dafür fehlen jetzt, oder die technischen Beweise dafür, dass sowas überhaupt möglich ist. Ich wüsste gar nicht, wie das gehen sollte. Das ist auch eine Sache, was ich mich immer bei The Expanse gefragt habe. Wo ist denn dort die Elektronik? Hallo? Wo ist die Elektronik in diesem Gerät? Klar, diese Spiegelung mit Kameras hinten spiegelt das Bild durch sozusagen und dann wirkt es eben, als ob es transparent wäre. Das wäre eine Möglichkeit, aber wenn man dann eben um das Gerät herumläuft, dann, tja, ist diese Illusion, dass es darauf basiert, natürlich weg, weil dann wäre ja hinten trotzdem noch, ja, also eine undurchsichtige Barriere. Und von daher, wie soll das funktionieren? Ja, also technisch gibt es da einfach. Es gibt keine durchsichtigen Chips, es gibt keine durchsichtigen Prozessoren, es gibt keine durchsichtigen Platinen, also kann das Smartphone auch nicht komplett durchsichtig sein. Ja? Sei denn, man schafft es eben, die Platine zu minimieren, die eben unten in dem kleinen Bezel, was da unten ist, ja, wo der Huawei-Schriftzug draufsteht, ich tue das verlinken hier, und dann eben das Display nur noch von dort aus ansteuern, dann wäre es sicherlich möglich, denn ein durchsichtiger LCD-Bildschirm ist absolut kein Problem mehr. Ja, ist überhaupt kein Problem, weil es eigentlich natürlich ist. So, ja, müsste natürlich entsprechend, gibt es noch ein Problem mit Farbdarstellung und so weiter. Aber das wäre jetzt zum Beispiel kein Thema, nur die Elektronik da unten in so ein winziges Ding reinzupacken, ja, das geht eben nicht. Unmöglich. Da passt dann immer die SIM-Karte rein. Die ist auch nicht durchsichtig. Also, ihr seht, es gibt Probleme. Nur wenn es irgendwie ein annähernd so wäre und wenn jetzt zum Beispiel nur drei Viertel von dem Gerät durchsichtig wären und ein ganzes Viertel eben nicht durchsichtig, das würde mir schon reichen. Ja, dann würde ich sagen, absolut genial, brauche ich, will ich, kaufe ich, Preis. Pff. Schnauze und nimmt mein Geld, okay? So, dann gucken wir noch mal weiter. OnePlus hat ebenfalls ein Design-Patent gezeigt, bei dem die Kameras hinten mit einem ja, drehbaren Cover ja, quasi verschwinden. Also man kann die quasi zumachen ja, und wieder öffnen. Was das für Vorteile hat, weiß ich jetzt nicht genau. Doch, man toucht im Normalbetrieb nicht auf der Kameralinse rum, so dass die Kameralinse, wenn man sie dann braucht, auch tatsächlich noch sauber ist. Das wäre zum Beispiel eine faszinierende Geschichte. Also das, ja, okay, aber ansonsten, weiß nicht genau. Aber immerhin, das Designpatent ist schon mal angemeldet von OnePlus. Schaden tut's nicht. Meizu, eine Marke, die bei uns jetzt ziemlich unbekannt ist, ja, und auch nicht zu den aller meistverkauftesten Marken in China gehören. Die haben aber jetzt einen Designpreis in Deutschland gewonnen, ja. der German IF Design Gold Award haben die bekommen für das Meizu Zero. Ja. Wow, muss ich sagen. Mutige Entscheidung, weil Meizu ja eigentlich eher als Copycat ja, sich einen Namen gemacht hat. aber ich weiß ehrlich gesagt auch jetzt nicht genau, außer vielleicht wegen den Buttons, ja, was da jetzt so super besonders sein soll an diesem Meizu Zero. Aber naja, okay, manche Designentscheidungen oder Designpreise ist nicht ganz so meine Welt, was Design im IT-Bereich betrifft. Da habe ich mich schon mehrfach gewundert, aber okay. Ich bin halt ein Banause, ein Design-Banause offenbar. Ja, ich will auch designtechnischen Fortschritt haben, ja, und nicht immer nur das Gleiche. Und warum immer nur das Gleiche, Langweilige dann auch noch mit dem Preis ausgezeichnet wird, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ein Achtungserfolg, muss man schon sagen. Meizu wird sich sicherlich freuen und die Mitbewerber dürften jetzt verdutzt sich die Augen reiben, dass es Meizu geschafft hat. Huawei ist ja immer wieder unter Beschuss, ja, von der USA. Und ich habe nachher noch eine interessante Meldung dazu. Aber zunächst mal was Positives. Huawei will eine 5G Factory, eine Fabrik in Deutschland bauen, beziehungsweise in Europa bauen, ja. Und das wäre natürlich auch ein wichtiges Zeichen, denn dann hätte Europa quasi mehr Kontrolle über das, was eben gebaut wird. Und Huawei könnte sich auch aus verschiedenen anderen, möglicherweise schwierigen Paragraphen herauswinden, die es eben auch im chinesischen Gesetz gibt, ja, weil eben dann der Produktionsstandort ja in Europa wäre. Und dann eben die entsprechenden gesetzlichen Regelungen Europas zählen und nicht eben die chinesischen Produktionsregeln. Und von daher könnte das ein sehr beruhigender Faktor sein für die europäischen Partner, wenn eben Huawei eine Fabrik beispielsweise für 5G-Technik ja, in der EU hätte, wo eben die EU-Technik oder wo eben die 5G-Technik für Europa in der EU hergestellt würde, wäre doch eine super Geschichte, oder? Also das würde doch den letzten Zweifler hoffentlich dann zum Verstummen bringen. Ja. Die USA haben diese Woche mal wieder auf den Putz gehauen. Ja. Haltet euch fest, die wollen Nokia und Ericsson aufkaufen. Ja, hier in dem Artikel wird Beschlagnahmen gesagt, ja, könnte man fast schon so sagen, ja, um gegen Huawei vernünftige 5G-Technik auch in den USA anbieten zu können und natürlich auch dann in Europa. Das heißt, die möchten das 5G von, also wisst ihr, darum ging es, das ist das, was ich ja schon die ganze Zeit gesagt habe, die USA möchte ihre Technik in Europa einsetzen, ja, damit die Europäer wiederum abhängig sind, ja, von US-Firmen und eben nicht den Konkurrenten China da haben, ja, und diese Aussagen hier, das ist unglaublich, ja, der Attorney General of the United States, William Barr heißt der, ja, hat es tatsächlich gesagt, ja, man soll aktiv hier die Kontrolle von Ericsson und Nokia übernehmen, damit man eben die Entscheidungsmehrheit hat, um damit eben die amerikanischen Firmen ja, mit entscheiden zu lassen, was für Europa das Beste ist. Geil, oder? Ich hoffe, dass Europa jetzt natürlich auch hart und deutlich reagiert gegenüber der USA und klar macht, dass Europa nicht zum amerikanischen Ausverkauf steht, ja, und möglicherweise dann auch mit Gegenangeboten vorgehen, denn das Ganze ist ja eine Aktientransaktion und entsprechend könnte möglicherweise, kann ich mir vorstellen, dass auch europäische Institutionen dann Aktien jetzt lieber kaufen sollten in rauen Mengen, ja, EZB, bitte hört uns, ja, dass eben hier die Firmen Nokia und Ericsson nicht in US-amerikanische Hand fallen, denn damit wäre die Drohgebärde perfekt für Europa. Somit könnte dann erpresst werden nach Lust und Laune. Jetzt wird zwar auch erpresst nach Lust und Laune durch die USA, aber Europa kann da momentan etwas lockerer da stehen. Und deswegen haben auch die meisten europäischen Staaten gesagt, ja, wir arbeiten mit Ericsson, mit Nokia und auch mit Huawei zusammen. Kein Problem. Ja. Aber das wäre dann wirklich in Gefahr, weil hier könnte dann sehr stark Druck ausgeübt werden. Dann könnten nämlich die Amerikaner zum Beispiel sagen, okay, also ihr wollt mit Huawei, okay, dann kriegt ihr sonst überhaupt gar keine 5G-Technik mehr. Du müsst ihr alles komplett nehmen von Huawei. Und ich glaube, da hätten dann doch viele europäische Staaten Bammel davor. Ja? Und so einfach ist es nun mal in der Politik nicht, zumindest wenn es auch wirklich Politik ist, nicht so Verrückte an der Macht sind, ja, wie in manch anderen großen Ländern. Da kann man halt nicht einfach sagen, ja, okay, dann machen wir es eben so, ja, schwarz-weiß, zack, bup, bup, ne, 1-0, binär Politik, das funktioniert halt so normalerweise nicht. Es gab noch so etwas wie Diplomatie irgendwann mal und die gibt es zumindest zum Teil noch in Europa. Von daher wäre das dann nicht so einfach, dass man dann sagen könnte, okay, dann 100% Huawei. Ja? Weil 100% irgendwas ist immer schlecht. Weil dann ist man 100% abhängig von etwas. Ja? Aber wenn man so in die Enge getrieben wird, dann, dann gibt es auch mal Kurzschlussentscheidungen. Ja? Und naja, aber die Aussage zum Beispiel, dass jetzt Huawei eine Fabrik in Europa bauen will, zusammen mit dem gesehen, das könnte doch wiederum sehr interessant werden. Vielleicht wird da ja ein Schuh draus. Okay, Huawei, Oppo, Xiaomi und Vivo, das heißt bei chinesischen Firmen zu bleiben, da gibt es auch nochmal eine Community-Meldung dazu. Die fangen an, hier eine Alternative aufzubauen für den Google Play Store. Und damit bewahrheitet sich auch das, was ich ja schon orakelt habe, durch diesen blödsinnigen Druck, der unnötigerweise aufgebaut wird. Nämlich eben den Ban, der von den USA verhängt wird gegen Huawei, dann werden eben Alternativen gesucht und diese Alternativen, die werden auch bestehen bleiben dann. Ja, das heißt, man baut hier jetzt, man möchte zusammen eine Konkurrenz zum Play Store aufmachen und wenn dann solche Firmen wie Oppo, Xiaomi, Vivo und möglicherweise eben auch Huawei mit dabei sind, ja, dann Entschuldigung. Dann ist es eben so, dass da schon geballte Power da hinten dran ist, denn diese Firmen zusammengenommen haben einen so großen Vorsprung vom Rest vom Markt, dass da eigentlich keiner mehr groß was zu melden hat. Ja? Und wenn natürlich dann Entwickler so einen Zusammenschluss von Firmen ignorieren würden, dann kann ich nur eins sagen, dann sind die dumm. Dann sind diese Entwickler saudumm, wenn sie das machen würden, weil da wäre so viel Power, so viele Millionen und Abermillionen von Smartphones, von potenziellen Kunden, wird die ignoriert, der hat meiner Meinung nach kein Recht mehr, irgendetwas anzubieten, weil er einfach total hier eine Scheuklappe hat. Ja? Das heißt nicht, dass er nur dort anbieten muss, ja? Aber auch dort anbieten. Ne? Und ja, von daher denke ich, könnte diese Initiative durchaus Zuspruch bekommen. Zumal auch noch andere Regionen damit mitmachen könnten. Ja, also Indien beispielsweise, Indonesien, Russland, ja, und so weiter. Und da könnte dann eine ziemlich große Menge an Menschen hier aktiviert werden. Und natürlich auch klar bei den Huawei-Geräten, wenn die in Europa weiter verkauft werden, wie, was ja auch passiert, und Honor-Geräten, wenn die dann eben Zugang zu einem solchen App-Store hätten, möglicherweise noch mit besonderen Angeboten, die es eben bei beim Play Store beispielsweise nicht gibt, ja, dann kann das schon relativ schnell Fahrt aufnehmen. Aber warte mal ab, da ist ja auch noch das letzte Wort nicht gesprochen. Das sind, soweit ich das jetzt verstanden habe, gerade mal Überlegungen, ja, Kräfte zusammenzulegen. Zumindest ist das, was da, was eben nach außen gebracht wird. Ja. Die Nachricht, dass Huawei 70 populäre Android-Apps auf allen ihren Smartphones vorinstallieren wollen, das hat mich eher verwundert und naja, ich finde es eigentlich eher nicht so gut. Kann es allerdings auch verstehen, warum das gemacht werden soll. Zunächst mal könnte damit etwas umgangen werden auf ganz interessante Art. Ja. Die meisten Aussagen wegen oder Bedenken, die man hat, ist, dass solche Apps wie beispielsweise WhatsApp und so weiter, ja, möglicherweise dann eben nach oder nicht mehr verfügbar sind ohne die Google Play Services. Ja. Wenn jetzt hier mit einem Unterbau diese Apps vorinstalliert drauf sind, muss man die ja nicht von einem Play Store mehr installieren. Die sind bereits drauf, die sind lauffähig, ja. Fertig. So. Und dann zeigt man eben den Menschen, hier, wir haben die 70 meistgenutzten Apps, haben wir auf unseren Geräten. Macht euch keine Sorgen, die müsst ihr noch nicht mal installieren, die sind schon drauf. Das ist zwar für jemanden wie mich beispielsweise, der keine Bloatware drauf haben will, ist das natürlich ziemlich übel. Aber für die Massen der Leute, die kaufen sich das Gerät und sagen, oh cool, da ist schon alles drauf, was ich haben will, brauche ich mir den Kram nicht nochmal zu installieren, Wahnsinn cool, ja. Und wenn dann eben wirklich die wichtigsten Apps drauf sind, dann geht das, weil nämlich das Problem ist, ist ja nicht, dass jede einzelne Firma von also davon betroffen ist, ja. Also zum Beispiel die Facebook-App gibt es nach wie vor in der Huawei-App-Galerie, ob mit oder ohne Google Play Services, kein Problem, ja. Also daran liegt es nicht. Facebook hat es nicht explizit verboten bekommen, seine Apps dort anzubieten, weil es nicht um diese systemrelevante Technik geht, ja. Der Play Store, also Google, schon, weil das die Betriebssystemebene darstellt, ja, und da greifen eben diese Mechanismen schon, ja, aber bei den einzelnen Apps greifen die zumindest momentan noch nicht. Und hier, das heißt, hier hat Huawei die Möglichkeit, das zum Umgehen, diesen Ban, ja, indem die einfach selbst diese App installieren, von Werk aus, ja, und dann, tja, sind sie eben drauf. Ja. So ist das, nicht schlecht. Auf der einen Seite, aber wie gesagt, das hört sich schon ziemlich ziemlich komisch an. Tja. Gut, dann ich habe hier noch eine Meldung über ein neues Keyboard, aber das möchte ich noch mal ein bisschen, da möchte ich noch mal ein bisschen warten. Bisher müsste ich hier natürlich da Abstriche machen, aber wie gesagt, vielleicht nächste Woche. Ganz kurz, Netmarble's The Seven Deadly Sins Grand Cross ist auf dem Weg. Ein schönes Anime-RPG möchte ich sagen. Am 3. März wird das starten und Vorregistrierung kann man bereits jetzt machen. Also wenn ihr da interessiert seid, könnt ihr da schon mal loslegen und dann kriegt ihr auch die App gleich beim Erscheinen. Kriegt dann eine Benachrichtigung dafür. Die Honor 30 Serie wird im April erscheinen. Ja, bitte verwechselt es nicht mit dem V30. Das ist immer wieder ein Drama jedes Jahr. Das U30 bzw. V30 kommt immer vor dem Honor 30. Keine Ahnung, was da ist. Und normalerweise sind die Geräte dann auch deutlich schlechter ausgestattet als die U30 bzw. die V-Geräte dann vorne dran. Und Das wäre wohl jetzt auch hier der Fall, aber ein Leakster hat das herausgegeben, ja, dass es jetzt eben im April soweit sein soll. Da wird auch ein Kirin 990 5G-Chip drin sein. Ja, ansonsten ist eigentlich alles ziemliche Spekulation. 64 Megapixel Sony IMX-Prozessor. Ich glaube, das ist auch jetzt nicht besonders verwunderlich. Spekulation auf den 108 Megapixel-Chip. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen beim Honor 30. 90 Hertz Bildwiederholfrequenz sollte es haben. Keine Ahnung, wer das hier orakelt hat. Aber naja, okay, das wäre auch nicht besonders wichtig. RAM-Ausstattung wäre hier schon deutlich wichtiger, aber da ist leider kein Wort davon zu hören. Das Poco X2 ist ebenfalls vorgestellt worden, zwar offiziell, in Indien allerdings nur bis jetzt. 120 Hz Display, 64 Megapixel IMX, Sony-Kamera, irgendwie haben die jetzt alle die gleiche Kamera, 27 Watt Fast Charging. Für $225 allerdings ist das schon eine ziemlich gute Geschichte. Die Ausstattung mit dem 6,67 Zoll IPS-Display und HD-Plus-Auflösung 1080x2400 Bildpunkte und bis zu 8 GB RAM. Also das heißt, auch in dieser kleinen Klasse, sage ich mal, ist hier 8 GB schon durchaus erhältlich. 730G Snapdragon-Prozessor. Ja, mit 4500 mAh Akku dürfte es sicherlich einige Sachen, sage ich mal, interessant werden lassen. Ja, also das heißt, das dürfte eine lange Laufzeit haben, das Gerät. Es gibt dann auch Versionen bis zu 256 GB Hauptspeicher, also Storage, ne? Nicht Hauptspeicher, sondern Storage. Ja. Das heißt, 6 GB Hauptspeicher plus 64 GB Storage, das ist die kleinste Version. Die größte Version ist 8 GB Hauptspeicher mit 256 GB Storage. Ist gar nicht so schlecht, meiner Meinung nach. Und für die Mid-Range Ära, da ist es nicht so schlecht. Ja, das P40, da ist auch ein Rendering aufgetaucht. Weiß nicht, wie stark man das hier ernst nehmen kann. Angeblich soll es sehr, sehr kleine Bezels haben und auch ein Punch-Hole-Display. Ich würde fast sagen, das wird wohl stimmen. Ja. Aber na, das alles andere ist ja auch noch nicht nicht klar. Allerdings fand ich es trotzdem interessant, da hier definitiv der Trend wieder zu, oder was heißt wieder, da der Trend immer weiter geht zu bezellosen Geräten und eben Punch-Hole-Kameras. Sehr interessante Entwicklung. Da war Honor mit seinem View 20 doch schon wieder der Zeit voraus, ne? Muss man auch sagen. Poco X2 und Redmi K20 Vergleich dazu von den Geräten. Ja, also die schenken sich eigentlich nichts groß. Die sind ziemlich gleich auf, außer bei der Kamera. Da hat wohl das Poco X2 hier die Nase vorn, weil es dann eben auch eine Quad-Kamera hat und sogar eine Dual-Front-Facing-Kamera. Nicht schlecht. Ein größerer Akku, Fast-Charging. Und Hybrid-Dual-Slot, das alles hat eben dieses Xiaomi Redmi K20 nicht. Speicher ist in etwa gleich. Das Display ist doch schon deutlich größer beim X2 und der Prozessor ist die leicht verbesserte G-Version statt dem Snapdragon 730 beim Xiaomi Redmi K20. Also von daher muss man sagen, hier gewinnt ganz klar das Poco 2. Ja, also das könnte wirklich ein Preiskracher werden. Das Poco 1 war ja schon sehr, sehr, sehr beliebt. Mal gucken, wie das hier dann sich entwickelt bei dem. Es gibt ein verstecktes Spiel auf Android 10, das muss ich euch unbedingt sagen, weil das ist ziemlich kompliziert, da kommt man alleine gar nicht so drauf. Ich habe nämlich auch gedacht, Mensch, warum gibt es denn da nicht irgendwie so ein richtiges Goodie? Okay, jetzt kriegt man hier Android 10 angezeigt, wunderbar, total langweilig, da schlafen einem die Füße ein, so. Aber es gibt tatsächlich noch was. Also öffnet die Einstellungen, dann über das Phone, also über euer Phone, ne? Dann dort auf die Android-Version tippen, ja, also mehrfach tippen, ne? Und dann kommt eben dieser Android 10 Bildschirm. So, dort eben auf die Android 10, ja, mehrfach draufdrücken, ja, dann auf die 1 von dem Android 10 Logo doppelt tippen, dann fängt es an, sich zu drehen. Dort die 1 so drehen, ja, dass das ein Häkchen ergibt, also ein falsch rum gesetztes Häkchen, und dieses dann auf das O ziehen, so dass daraus ein Q wird. Wenn ihr dann nochmal ein paar Mal auf das Android-Logo tippt, dann startet ein Nonogramm-Spiel. Tatsächlich, Nonogramm ist, da setzt ihr also Pixel, ja, ihr kriegt vorgesagt, in welcher Reihe wie viele Pixel sitzen. Und anhand von dieser Angabe könnt ihr dann einen Pixel setzen. Ja, wenn das alles richtig ist, kommt am Schluss irgendein Bild raus. Ja, nicht schlecht. Also dieses Nonogrammspiel ist ziemlich gut versteckt, ist ziemlich kompliziert, das hier zu aktivieren. Unglaublich. Aber es funktioniert. Ich habe es tatsächlich ausprobiert. Auch auf einem Honor View 20 ist es aktivierbar. Also ist es wieder so ein systemübergreifendes Easter Egg. So, das Xiaomi und Mi 10 Pro. Ich wollte eigentlich gar nichts vor der offiziellen Vorstellung des Gerätes mehr darüber sagen, aber jetzt sind doch noch wieder ein paar interessante Sachen aufgetaucht. Und zwar offizielle Poster sind da zu sehen. Und ja, da ist ein ganz interessantes Kamera-Array bei dem Pro-Modell auch aufgetaucht. Außerdem ist es bestätigt, dass das Mi 10 LPDDR5 RAM hat mit UFS 3.0 Flash Storage, also so richtig schnell, 66 Watt Fast Charging. Und das kleinste Modell beim Mi 10, nicht Mi 10 Pro, sondern das kleinste Modell Mi 10, kommt mit 8 GB RAM und 128 GB Storage. Und da könnt ihr schon sehen, was die Stunde geschlagen hat. Ich habe es ja schon gesagt, ne? Anfangen tut das Ganze für $599 mit dieser Ausstattung, 128 GB Speicher. Version 8 GB RAM, 256 GB Speicher, soll dann $642 kosten, und für $699 gibt es die große Version mit 12 GB RAM und 256 GB Storage. Wie viel das Mi 10 Pro kostet, war jetzt noch nicht bekannt. Ja, dürfte natürlich etwas teurer sein und dann auch mit deutlich mehr Speicher von Anfang an anfangen. Also da wird es wahrscheinlich gar keine 8 GB Version mehr geben davon, beziehungsweise keine mehr mit 128 GB. Aber da weiß man jetzt noch nicht so viel drüber. Also das Xiaomi Mi 10 und Mi 10 Pro wird sicherlich sehr, sehr interessant werden. Und ich kann die offizielle Vorstellung eigentlich kaum noch abwarten, denn das wird sehr, sehr interessant werden. So, und dann noch letztendlich der Mobile World Congress kriegt ganz schöne Probleme zurzeit. Eine Firma nach der anderen sagt ab wegen dem Coronavirus-Ausbruch. Ja, ich weiß, am Anfang habe ich das eher lächerlich gefunden, aber mittlerweile haben so viele namhaften Firmen abgesagt, dass es mittlerweile fraglich ist, ob der Mobile World Congress nicht einfach abgesagt werden sollte. Ne, in der Tat, weil es ist klar, also zunächst mal LG hat den Anfang gemacht und hat abgesagt, dann kam Ericsson, hat abgesagt, Nvidia hat abgesagt, Amazon hat abgesagt, ja, und jetzt hat auch noch Sony abgesagt, und ihr im Stundentakt kommen weitere Firmen, die die Teilnahme beim Mobile World Congress absagen, ja. Es ist wirklich ein Drama, und die namhaften Firmen sind gar nicht mehr vertreten aus Gründen, weil die Angst haben um ihre Mitarbeiter, die wollen sich dort nicht anstecken. Ich weiß nicht, ob die wissen, dass in Spanien nicht ein einzelner Fall bekannt wurde, aber natürlich ist es ganz klar, dort sind ja aus der ganzen Welt, auch aus China natürlich, Leute unterwegs, ja, und da ist natürlich die Gefahr groß auf so einer Messe, dass da dann auf einmal irgendwo dieser Virus grassiert. Auch wenn diese Chance nur gering ist, muss man auch sagen, wollen die Firmen da offenbar kein Risiko eingehen und verzichten deswegen auf der Teilnahme. Ich kann es kaum glauben. Ich dachte am Anfang, das wären nur so taktische Sachen, um eben, damit man da Geld spart, damit man da nicht hin muss. Ja. Aber so sieht es wirklich nicht mehr aus, weil dort auch Firmen jetzt davon betroffen sind, die eigentlich nur Nutzen gehabt hätten, wenn sie dort sich präsentiert hätten. Ist schon heftig. Es wurde übrigens auch ein Teilnahmeverbot für Personen aus der chinesischen Provinz Hubei ausgesprochen. Ja. Und alle Reisenden aus China müssten sich nach dem letzten China-Aufenthalt mindestens 14 Tage außerhalb von China aufgehalten haben. Also da gab es schon für diese Messeanbieter diese Voraussetzung. Kann sein, dass das auch eine Rolle spielt, weil sich da manche Firmen eben düpiert fühlen, ja, und dann eben da nicht anreisen wollen. Wobei, das würde nicht zutreffen auf Amazon, ist ja ein US-Unternehmen, und auch Sony würde sich da sicherlich nicht düpiert finden. Es kommt aus Japan. Oh, Ericsson, Nvidia aus Europa. Also es kann es nicht sein jetzt, ja. Der Hauptgrund, von deswegen denke ich, die Firmen haben einfach wirklich Bedenken, ihre Mitarbeiter dorthin zu schicken. Und jede Wette, wenn ich jetzt hier nochmal reingehe, sind weitere Firmen, die abgesagt haben. Ja, und ich würde es nicht wundern, wenn jetzt letztendlich dann tatsächlich der Mobile World Congress noch abgesagt wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn schon solche namhaften Anbieter nicht mehr drin sind, dann weiß ich auch nicht, was das noch für einen Sinn haben sollte. Ja. Dann ist die Messe auch nicht mehr aussagekräftig. Naja, okay, gut, wie auch immer, ich lasse es jetzt mal bewenden, also sowieso kaum noch Zeit, ich bin schon wieder viel zu weit drüber. Deswegen, achso, Moment, haha, ja genau, die Community-Geschichten habe ich ja gesagt, da lese ich noch was vor. Genau, und zwar erstmal ein Link von Chris zu einem schönen Artikel beim Spiegel, die Huawei-Heuchelei, ja, und wie die USA mit ihrer Verbündeten, ja, mit Erpressung dazu bringen möchten, die chinesische Firma Huawei zu ächten, ja, und da könnt ihr mal vielleicht auch was über die wahren Hintergründe lesen und warum man vielleicht dann jetzt erst recht Huawei und Honor-Produkte kaufen sollte, ja. Moment, was gab's noch? Hier ging's auch darum, um Xiaomi. Xiaomi bleibt vermutlich Google treu, oder sollte man sich da auch nach Alternativen umsehen? Also zunächst mal, Xiaomi ist eine chinesische Firma. Wie es da aussieht in einem Jahr, das kann niemand heutzutage sagen. Wenn der orangene Typ durchdreht, dann werden auch noch mehr chinesische Firmen auf diese Liste gesetzt. Ja. Und die Tatsache, dass es bisher nicht passiert ist, ist ganz klar, weil Huawei die größte Firma ist im Telekommunikationsbereich. Und wenn die eben in die Knie gezwungen werden würde, ja, dann wäre das ein starkes Zeichen. Ja. Das hat bis jetzt nicht geklappt, ganz im Gegenteil, die Umsätze steigen immer weiter bei Huawei, super, ne? Aber es kann natürlich sein, dass dann irgendwann auch noch mehr Druck auf China an sich ausgeübt wird und dann eben auch andere chinesische Marken von diesem Ban betroffen wird. Ja, es gibt da übrigens sehr viele Lemminge im Internet, habe ich schon gesehen, die das tatsächlich gut heißen würden, wenn die gelbe Gefahr, ja, abgewehrt werden würde. Und irgendwie so Faschistenfantasien oder sonst irgendwas, ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall, so sieht es aus und deswegen würde es mich da nicht wundern, wenn da auch noch was gegen Xiaomi irgendwann kommt. Und dann, was heißt Xiaomi bleibt Google treu? Das bedeutet ja, die wollen beim Play Store oder bei den Google Play Services erstmal bleiben. Dass die aber im Hintergrund schon daran arbeiten, das ist ja ganz klar. Das hat man ja auch gesehen mit diesen mit dieser Ankündigung, dass Oppo und so weiter, ja, hier zusammen an einem Play Store arbeiten zu wollen, ja. Und von daher denke ich mal, da ist ja Xiaomi auch dabei, ja, und von daher denke ich mal, dass Xiaomi schon die Zeichen der Zeit erkannt hat. Also jede Firma, die außerhalb der USA tätig ist, wird sich jetzt einen Plan B zurechtlegen müssen, ja, weil wenn spätestens wenn der Typ im Weißen Haus nochmal gewählt wird, dann ist es vorbei mit den US-Diensten für solche Firmen und die werden dann umschwenken, weil nochmal 4 Jahre sich sowas geben, weiß ich nicht. Und ehrlich gesagt, die Aussichten, weil wir immer alle auf den Trump kloppen, ne? Die Aussichten sind da schlecht. Die Demokraten stehen nämlich dem Trump nichts nach. Die würden lieber alles Chinesische verbieten. Ja? Keine Ahnung, was da los ist gerade, aber okay, ne, was soll's. Vielleicht sehen die halt, dass ihre Fälle davon schwimmen und dass die technologische Vorherrschaft wechseln wird nach China. Das heißt, meiner Meinung nach unumgänglich, und hier wird jetzt halt das probiert, es rauszuziehen ohne Ende, damit die USA möglichst lange noch ihre Marktherrschaft behält. Ansonsten kann ich mir dieses Gedöns hier nicht mehr anders erklären. Moment, jetzt gucke ich nochmal. Ach ja, da ging es nochmal um den, um die Homescreens. Da hatte ich ein Homescreen veröffentlicht in der Community und da fragt sich der Mario, hätte bei dir gar keinen Google-Ordner mehr erwartet? Ja, tja, die Macht der Gewohnheit, ja, das sind nur noch die Apps drin eben, die bisher nicht ersetzt werden konnten oder nicht deinstallierbar sind, dass die an einem Ort sind. Warum der immer noch auf der Haupt-Home-Seite ist, ja, einfach auf der Haupt-Home-Screen, einfach deswegen, weil ich Gewohnheitsmensch bin, ja, das ist immer an diesem Ort gewesen und dort, wenn ich dann wirklich mal nochmal Gmail aufrufen muss, ja, was ich nur noch als Dritt-Account mittlerweile habe, ja, oder wenn wirklich mal wieder was von Google Fotos von meinem Bekannten geteilt wird, ja, dann muss ich eben nicht so lange suchen. Ich würde die jetzt nicht wegpacken. Solange noch auch nur eine einzige Google-App drauf ist, bleibt der Ordner natürlich an dem gewohnten Platz. Das mache ich auch mit allen anderen Apps so. Ja. Aber guck mal, im Dock rechts unten, dort ist so ein Ordner, da sind die Tools drin, dort sind die ganzen Huawei-Programme drin, die ich dauernd nutze, und das liegt im Dock, das heißt, das ist auf jedem Homescreen vorhanden, während eben der Google-Ordner nur auf dem ersten Homescreen ist. Das habe ich von Anfang an schon so gemacht. Ja, vielleicht war das schon so latent bei mir, das vorhanden, diese Google-Skepsis. Ja, wer weiß. Ja. Damals war die Welt ja noch in Ordnung, als ich mir das Honor View 20 geholt habe. Außer natürlich die Sache mit der Hardware von Google. Da habe ich übrigens auch noch einen schönen Artikel heute diese Woche gelesen, aber ich wollte euch damit nicht langweilen mit dem Phone, dessen Name nicht genannt werden darf, dass das jetzt endgültig durchgedrungen ist, dass das ein Schrott ist, sonst gar nichts mehr. Nur noch Schrott. Ja. Und dass das auch so gesagt wird jetzt in der Presse. Gut, endlich. was sonst noch was? Ja, natürlich auch der Link von Chris wegen dem alternativen Play Store, den Huawei, Oppo, Vivo und Xiaomi zusammen jetzt angehen wollen. Ich habe übrigens gelesen, dass es noch gar nicht so sicher ist, dass Huawei mitmacht an diesem neuen App Store. Ja, also das ist noch nicht 100% gesichert. Allerdings glaube ich das schon. Das wird im Endeffekt sicherlich dann auch gemacht werden. Ja. Und dann auch noch sehr interessant, der Andreas hat hier einen Link gepostet und auch Bilder von einem neuen Audiosystem. Es war nämlich ein Problem aufgetreten mit den Google Home Geräten. Ja. Problem ist immer das Verbinden, Kompatibilität, was funktioniert. Und ja, das hat ja dazu geführt, dass ich meine Google Home Geräte rausgeworfen habe, ja, und jetzt nur noch die Amazon Echoes benutze. Da geht es wesentlich einfacher und problemloser vonstatten und auch konsistenter. Da ist nicht jeden Tag was, da ist vielleicht einmal im Monat was nicht funktioniert. Aber bei Google, da war also wirklich jeden zweiten Tag ging was anderes nicht mehr, ja. Also KI, ne, kann man sich dorthin stecken, wo keine Sonne scheint, muss ich schon sagen. Und deswegen bin ich ja da umgestiegen. Aber, ja, manchmal liegt das Gute eben doch noch näher, als man denkt. Bluetooth, ja, Bluetooth. Und da hat der Andreas geschrieben, ich habe momentan ein Bluetooth Revival. Nachdem ich ein Firmen-iPhone habe, sind meine Google Home Speaker wegen fehlender Cast-Unterstützung nutzlos geworden. Aufgrund mangelnder Akzeptanz von Seiten Apple muss jeder sein eigenes Süppchen kochen. Ne? Ja, das ist in der Tat ein riesiges Problem. Und da ist natürlich auch so ein Standard wie Bluetooth kommt da einem entgegen. Und da schreibt Andreas dann weiter, meine neueste Anschaffung, PC-Speaker mit Top-Audio-Qualität von Edifier, heißt da glaube ich, Modell R1700BT. Sehen aus wie klassische passive Stereoanlage. Lautsprecher sind jedoch aktiv und haben Bluetooth mit an Bord. Ja, ist momentan einer der meistverkauften Lautsprecher, auch gar nicht mal so teuer. Ja, und vielleicht ist das noch eine interessante Alternative. Ich meine, gut 139 Euro gibt es dann in Schwarz, Weiß und in Holzfarben. Da muss ich aber sagen, die sehen wirklich gut aus und wenn die dann eben vom Sound auch so gut sind, wie hier der Andreas schwärmt, davon ich selbst habe es jetzt noch nicht gehört, dann ist das sicherlich eine super Alternative. Ist auch eine Fernbedienung mit dabei zum Umschalten der Eingänge. Es gibt ja mehrere Eingänge da und ich muss sagen, warum nicht? Ja, warum nicht? Also Bluetooth ist still alive, ja, muss man sagen. Und das Teil spielt auch noch FLAC-Audio ab, also Kompression, ohne Kompression. Was will man mehr? Ich muss sagen, cool. Und letztendlich sagt Andreas auch, die Einrichtung per Bluetooth läuft ganz ohne Google Home App. Genial, Bluetooth Audio, also ist in 10 Sekunden statt 5 Minuten erledigt. Tja, dazu kann man nichts mehr hinzufügen. Das ist einfach so. Ja. Manchmal ist das Gute eben doch so nah. Gut, das war dann die Community-Sachen. Und jetzt habe ich noch natürlich die App der Woche. Hinsichtlich des Super Bowls, ja, bin ich nicht drum herum gekommen, nochmal hier das alles Revue passieren zu lassen und habe dann auf einmal ein Game gefunden, was ich sage, also es ist einfach fantastisch, ja. Ich bin ja immer so ein bisschen auf der Retro-Schiene, ja, und es gibt jetzt ein Game, das nennt sich Retro Bowl. Retro Bowl. Ja, und das ist ein Football-Game in Retro-Optik, Leute. Ja, Wahnsinn, ja. Sieht so aus wie so 16-Bit-Grafik, ja. Und, oder ja, 8-Bit, Pseudo-8-Bit, ja. Und da kann man eben jetzt mit seinen Teams spielen. Was mich wirklich fasziniert hat, ja. Und ich weiß nicht, ob das ob die wirklich die Lizenzen erworben haben. Wenn ja, ist das eine Riesensache. Auf jeden Fall sind die Namen tatsächlich drin, auch von solchen Leuten wie Mahomes, ja, und so weiter. Coole Sache. Und die NFL-Teams sind natürlich drin, ja, mit den Namen. Nicht schlecht, wirklich. Also schon alleine das hier ist wirklich eine coole Sache. Es gibt eine kostenlose Version, die Vollversion kostet nur 99 Cent, ja, da kann man echt nichts sagen, wie die das machen mit den Lizenzen, weiß ich nicht, auf jeden Fall macht es riesen Spaß hier, das zu zocken und, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr natürlich auf American Football steht, oh, die Regeln sollte man schon, ja, in zumindest ein Grund, Grundfunktion wissen, sonst macht das wahrscheinlich keinen großen Spaß, ja. Man muss schon wissen, was man als Quarterback zu tun hat, ja, und was, wenn man in der Defense ist und so weiter und so weiter. Sonst macht das eben keinen Spaß. Aber ansonsten absolut super toll und das ist so eine Art Revival auch von dem Tecmo Bowl, ja, das es da gab. 1987 war das und es ist einfach faszinierend. Ich finde es gut. Retro Bowl, gleich zwei Leidenschaften von mir, Football und noch Retro Gaming vereint. Und das zum Top-Preis 99 Cent. Das ist ja unglaublich, ist das, ja. Wie gesagt, zum Ausprobieren, kostenlose Version, habe ich dann hier auch verlinkt. Und ja, da kann man nichts dagegen sagen. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Die Links dazu findet ihr, beziehungsweise den Link findet ihr in den Shownotes zur Sendung. In eurem Podcast-Client könnt ihr da auf die Informationen gehen und dort müsste dann der Link beziehungsweise auch ein QR-Code zu sehen sein, falls ihr am Computer das anguckt. Und dort könnt ihr dann euch leicht bei dem Netcast anmelden und dort in der Community aktiv mitmachen. Ich sehe immer wieder, dass sich Leute anmelden und dann gleich wieder abmelden. Tja, das liegt halt daran wahrscheinlich, weil die nicht sehen, was in der Community alles schon gepostet wurde. Denn, das ist ganz klar aus Sicherheitsgründen, ja, nur von dem Zeitpunkt ab, in dem ihr der Gruppe beitretet, könnt ihr weitere Beiträge sehen. Nur die Artikel in dieser Gruppe, ja, die ihr dann oben rechts an eurem Smartphone auswählen könnt, das ist so ein Schreibsymbol, ja, nur die sind immer einsehbar. Ansonsten ist ja klar, dass man nicht alles, was vorher geschrieben wurde, bevor man Mitglied dieser Gruppe war, ja, auch sehen kann. Ist nun mal so, ist, denke ich, aber allerdings auch fair. Von daher, yep, das müsst ihr dann vielleicht ein paar Takte länger mal drin bleiben in der Community und dann werdet ihr sehen, dass da ganz interessante Sachen als gepostet werden. Gut, damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.